إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، الإحرام الدخول في أحد النسكين والتشاغل بعماله بالنية. الإحرام كما ذكرنا بارك الله فيكم هو أن ينتقل الإنسان من هيئة إلى هيئة أخرى بنية النسك، إما للعمرة أو للحج أو للعمرة والحج معا. بالإهلال ينتقل الإنسان إلى هيئة أخرى، إلى صفة أخرى، وهناك من الأعمال التي تجوز له لا تجوز له أن يفعلها، ومن اللباس ما يجوز له لا يجوز له أن يلبسه، ومن الأمور التي يقوم بها الإنسان ما يستطيع أن يفعلها. فهذا هو الإحرام. وذكرنا المرة السابقة، قلنا كأنك تجتاز حدود بين بلدين. مثاله في الإحرام أو قبل الإحرام يجوز للإنسان أن يصيد صيد البر، فإذا دخل الإحرام ما جاز له الصيد. بغير الإحرام يجوز أن يتزوج ويعقد، مع الإحرام ما يتزوج ما يعقد. فهذا هو الفرق بين الهيئتين. وكذلك اللباس، بالإحرام قبل الإحرام يجوز للإنسان أن يلبس ثياب ثوب أو يلبس شيء يغطي رأسه، بعد الإحرام ما يجوز له ذلك، أو عند الإحرام ما يجوز له ذلك. فهذه الأمور التي تسمى إذن الدخول في أحد النسكين، إما في العمرة أو الحج أو معا، والتشاغل بأعماله مع النية. النية هي نية ماذا تريد أنت، حج أم عمرة. كابيتل فون الإحرام das ist ein eigentlich das ist die Entscheidung welche gottesdienstliche Handlung du machen willst, entweder Pilgern oder Umrah, Mekka besuchen, welche willst du, oder zusammen, beides zusammen. Al-Umrah ist Besuch von Mekka. Und das fängt mit Ihram an und dann macht man geht man siebenmal um Al-Kaaba, sieben Runden, und dann siebenmal zwischen Safa und Marwa. Das ist ein Safa, ein von Safa und Marwa, eins Marwa Safa, zwei Safa Marwa, drei und so siebenmal, und dann am Ende die Haare kürzen oder rasieren. Das heißt Umrah, Besuch von Mekka. Es gibt dann Hajj. Deine Absicht, dass du entscheidest, was willst du machen, das ist normalerweise Al-Ihram. Und Al-Ihram habe ich euch erzählt in vorigen Unterrichten, dass Al-Ihram, du sollst das so nehmen, das ist wie Grenzübergang. Und das ist, dass man bestimmte Handlungen, die man normalerweise tun darf oder kann, oder eventuell muss, aber ein Ihram darf man nicht mehr, kann man nicht mehr. Zum Beispiel bezüglich Handlungen, was man macht. Du darfst auf Jagd gehen. Wenn du aber im Ihram-Zustand bist, dann darfst du nicht mehr jagen. Du darfst ein Qamis tragen, Gewand tragen, als Mann. Nach Ihram nicht mehr. Du sollst diese zwei Tücher tragen. Du kannst, wenn du nicht in Ihram-Zustand bist, du kannst heiraten. Aber wenn du in Ihram-Zustand bist oder anfängst, dann darfst du nicht mehr heiraten. Obwohl heiraten erlaubt ist. Das ist Al-Ihram. Das bedeutet eine Phase oder die Grenze zwischen zwei Phasen, Wenn man die Entscheidung getroffen hat und die Absicht im Herzen hat, dass man Hajj oder Umrah macht oder beides zusammen. Das ist Al-Ihram. Viele Leute denken falsch. Die denken, dass Al-Ihram bedeutet, dass man die beiden Tücher anlegt. Das stimmt nicht. Die beiden Tücher anlegen gehört zu Handlungen, die mit Al-Ihram verbunden sind. Aber das ist nicht Al-Ihram. Diese zwei Tücher anlegen, das gehört dazu. Aber Al-Ihram an sich selbst ist die Entscheidung, was man machen will, Hajj oder Umrah oder beides zusammen. Wallah. 670. عن ابن عمر قال ما أهل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلا من عند المسجد متفق عليه أي مسجد ذي الحليفة. انتبه شوف يا أخوة ما أهمية فهم النصوص وفهم الأحاديث أهمية فهم النصوص وفهم الأحاديث. قال ما أهل رسول الله إلا من عند المسجد. طيب أي مسجد؟ قد يكون المسجد النبوي، قد يكون مسجد مكة، المسجد قد يكون مسجد قباء، أي مسجد. فلا بد من فهم النصوص ولا بد من فهم الأحاديث حتى الإنسان يفهم يعرف يتكلم فيها. لو أتى إنسان ما يعرف سيقول إيه النبي صلى الله عليه وسلم أهل. ما معنى أهل؟ يعني قال لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حج ورفع صوته بذلك. قال ما أهل إلا من عند المسجد. أي مسجد؟ هو مسجد ذي الحليفة. ذي الحليفة هي ميقات أهل المدينة، وتكلمنا المرة الماضية عن ذلك وقلنا في مواقيت في أماكن يصلها الإنسان من هناك يهل بالعمرة أو الحج، ولأهل المدينة هو ذو الحليفة. لماذا قال ابن عمر هذا؟ لأن بعض الناس قالوا أن النبي أحرم من البيداء، فقال بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله أنه أهل منها. ما أهل، ما أهل رسول الله إلا من عند المسجد. وفي رواية أنه أهل من عند الشجرة حين قام به بعيره. وعند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين بذي الحليفة، ركع ركعتين بذي الحليفة، ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل. وكلها صحيحة، كلها صحيحة. الشجرة كانت عند المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده ناقة هناك، والنبي صلى الله ركعتين. فالصحابي اللي نقل، واحد نقل عن ناقة، واحد نقل عند الشجرة، واحد نقل في المسجد عند الحليفة، ومنهم من قال في البيداء، ولكن في البيداء ما ثبت. لذلك جمع أهل العلم، جمع أهل العلم بينهما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الصلاة راح عند الشجرة على الناقة فأهل، والناس قالوا من البيداء يعني من الفراغ. وقيل أنه يعني ما سمعوه وهو يهل بذلك. ولكن بارك الله فيكم، الحديث دليل على أن الأفضل أن يحرم من الميقات لا قبله. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم، وقيل يكره الإحرام قبل الميقات. ذاك الإنسان يحرم من الميقات ولا يتجاوز أو قبل الميقات، لا بعد ولا قبل الميقات. أما الأحاديث التي أتت بالإحرام من المسجد الأقصى فكلها ضعيفة، وفي قصة لم يذكرها الشارح هنا، وهذه القصة مشهورة بارك الله فيكم، أن شابا أتى إلى الإمام مالك فأراد أن يحرم من المسجد، يعني من قبل المسجد النبوي، من قبل الميقات أو قبل الميقات عفوا. فقال الإمام مالك، قال له الإمام، قال لي يا بني لا تفعل. قال له يا إمام إن هي إلا أمتار. ما هي أمتار، نفس الشيء من هنا أو من هناك. فقال له إني أخاف عليك الفتنة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذا دليل عظيم في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الصحيح أنه يحرم من الميقات، ليس قبله ولا بعده، والله تعالى أعلم وأعلم. 76 ابن عمر رضوان الله عليه sagte, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat seine Absicht, sein Ihlal, das bedeutet die Absicht, indem er sagt, لبيك اللهم عمره oder Hajj, das heißt Ihlal, er hat kein Ihlal gemacht, außer bei der Moschee. Das heißt, bei der Moschee hat der Prophet immer لبيك اللهم عمره oder لبيك اللهم Hajj gesagt. Das heißt bei Bukhari Muslim. Welche Moschee wird hier gemeint? Wenn man sagt, ja, der Prophet Muhammad hat kein Ihlal gemacht, außer bei der Moschee. Welche Moschee ist hier gemeint? Es könnte die Moschee von Quba sein, die Moschee von Medina, die Moschee von Mekka. Welche Moschee? Deshalb sollte man sagt immer, man sollte richtig lernen und die Hadithe richtig verstehen. Weil wenn man nicht gelernt hat und diese Hadithe nicht und sozusagen geforscht hat, dann weiß man nicht mehr, was hier gemeint wird. Die Moschee von Dhul Hulaifa. Die Moschee von dem Ort, von dem Miqat, von dem Ort, der für die Pilger bestimmt ist. Wenn sie diesen Ort erreichen, dann ab dort sollten sie Ihram haben. Und sollten sie ihre Absicht hier sozusagen im Herzen haben, indem sie sagen, لبيك اللهم عمره oder لبيك اللهم حج oder لبيك اللهم عمره und حج. Dort. So die Moschee von Dhul Hulaifa. Wir haben gesagt, der Prophet Muhammad hat für die Leute von Medina Dhul Hulaifa oder Dhul Hulaifa als Ort, als Übergangsort sozusagen, als Miqat. Als Miqat, als Bestimmungsort für Al-Hajj oder Al-Umrah. Warum hat Ibn Umar dies erzählt? Weil manche Leute gesagt haben, der Prophet Muhammad s.a.w. hat Ihram von der Wüste gemacht. Von der Wüste. Dann kam Ibn Umar und er hat gesagt, nein, der Prophet, ihr macht Fehler, wenn ihr meint, dass der Prophet Muhammad s.a.w. hier Tagdibun, das bedeutet nicht lügen, sondern das bedeutet, ihr macht Fehler. In der Sprache von Ahl al-Hijaz, in der Sprache von Ahl al-Hijaz, wenn man sagt, das ist Kadib, da wird damit gemeint, das ist falsch. Und nicht immer wird gemeint Lügen. Er sagte, ihr macht einen Fehler, indem ihr behauptet, dass der Prophet von der Wüste seine Absicht für Al-Ihram gemacht hat. Er hat das niemals gemacht, außer von der Moschee, das bedeutet von Dhul Hulaifa. Aber es gibt Überlieferungen, die authentisch sind, dass der Prophet Muhammad bei dem Baum hat. Und es gibt auch andere Überlieferungen, dass der Prophet Muhammad auf seinen Kamelstute war, als er Ihram gemacht hat. Wie sollte man das alles zusammen kombinieren? Das ist leicht. Einige Sahaba haben den Propheten in der Moschee gesehen, wo er Ihram angelegt hat. Dann haben sie gesagt, ja, das von der Moschee gemacht. Vor der Moschee ist der Baum. Dann haben manche ihn dort gesehen, der sagt, labbaik Allahumma labbaik. Da haben sie gedacht, doch. Und andere haben ihn auf sein Kamel stut er diese. Also alles ist richtig eigentlich, man braucht nicht viel zu sagen. Aber maßgebend in diesem Zusammenhang ist, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Ihram gemacht von diesem Ort, von Dhul Hulayfa. Nicht vor und nicht nach. Und das ist sehr wichtig in diesem Zusammenhang. Ibn al-Munzir sagt, aber man sollte aufpassen immer, wenn man sagt, Ibn al-Munzir hat Konsens überliefert, sollte man aufpassen, Fragezeichen machen. Weil Ibn al-Munzir ist bekannt. Der sagt immer, es gibt Ijma, es gibt Ijma, es gibt Konsens. Also die Gelehrten sagen, man sollte aufpassen. Ibn al-Munzir sagte, es gibt Konsens bei den Gelehrten, dass man nicht kein Ihram fassen kann oder darf, außer an Ihram, an Bestimmungsort. Das wird Ihram, von welchem Gebiet du kommst. Deshalb ist es nicht gut, dass man Ihram macht davor. Und es ist eigentlich verboten danach, nach diesem Bestimmungsort. Es gibt manche, die behaupten, man sollte Ihram machen von Al-Aqsa-Moschee. Die Überlieferungen mit Al-Aqsa-Moschee, die sind allmach. Wenn man pilgert oder Umrah macht, man braucht nicht Al-Aqsa-Moschee zu besuchen. Man kann, man darf, aber man braucht das nicht mit der Pilgerreise oder mit der Umrah in Verbindung zu bringen, weil die Hadithe in diesem Zusammenhang schwach sind. Das erklärt, dass manche Leute heutzutage sagen, ja, wenn du Hajj machst, dann ist dein Hajj sozusagen unvollständig, weil du Al-Aqsa-Moschee nicht besucht hast. Dies ist zu belegen, aber die Hadithe, die sind schwach. Und weil sie schwach sind, da kann man das nicht als Beweis nehmen. Deshalb aufpassen, Barakallahu fikum. Komischerweise hat der Autor oder der Erklärer eine Geschichte mit Imam Malik nicht erwähnt, die ist sehr schön. Ein junger Mann kam zum Imam Malik. Er hat ihm gesagt, ich werde Ihram machen, aber bevor wir den Bestimmungsort für Al-Miqat sozusagen erreicht haben. Al-Imam Malik sagte ihm, mein Sohn, tu das nicht. Der junge Mann sagte ihm, oh Imam, die sind nur ein paar Meter. Die sind nur ein paar Meter. Was macht das? Imam Malik sagte, ich mache mir Sorgen um dich wegen Versuchung in der Religion. Hast du nicht gelesen, dass Allah sagt, diejenigen, die seinen Befehl widersprechen, sollten gewarnt sein, dass ihnen eine Versuchung widerfährt oder eine schmerzhafte Strafe verhängt? Dadurch, dass sie dem Befehl vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam widersprechen oder sich dem Befehl vom Propheten widersetzen. So soll man aufpassen. Das soll so praktizieren, wie die Religion ist. Das sollte man weder übertreiben noch untertreiben. So ist das in unserer Religion, Barakallahu fikum, gesagt. Fazit für das Ganze, was wir sagen. Willst du Umrah oder Hajj machen, wenn du den Bestimmungsort erreicht, dann sagst du Labbaik Allahumma Umrah oder Labbaik Allahumma Hajj. Und nochmal als Bemerkung und Ihram heißt nicht, die beiden Tücher anzulegen. Das gehört dazu. Ihram ist die Absicht. Wenn man sagt Labbaik Allahumma Umrah, dann sagt, oh Allah, ich bin für Umrah da. Oder ich bin für Hajj da. Oder ich bin für Umrah und Hajj da. Auf Arabisch, Labbaik Allahumma Umrah. Oder Labbaik Allahumma Hajj. Hier fängt das an. Wa an Khalad ibn Sa'ib an Abih. Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Qal atani Jibril. وأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان خلاد بن السائب رضوان الله عليه عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل وأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. ما هو الإهلال؟ قلنا الإهلال هو التلبية، التلبية يعني لما تقول لبيك اللهم عمرة أو حج إلى غير ذلك، بالإهلال بالحج يعني. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل في الحج؟ قال: العج والثج. العج هو لما الإنسان يقول بصوت مرتفع رفع الصوت لبيك اللهم لبيك، هذا هو الذبح، يعني ذبح الهدي، نحر البدن لله سبحانه وتعالى. انتبه، التهليل ولما تقول لا إله إلا الله الأصل، ولكن هنا الإهلال المقصود به إهلال الحج، يعني لما تقول لبيك اللهم لبيك، والإهلال بالحج يعني لبيك اللهم عمرة ولبيك الله حج، وثم تبدأ بالتلبية تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. زكسون دت أنا زبسش خلاد ابن السائب hat überliefert von seinem Vater, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, Jibril alaihi salam kam zu mir, er hat mir befohlen, dass ich meinen Gefährten befehle, dass sie ihre Stimmen laut machen, wenn sie labbaika Allahumma labbaik sagen. Aber hier bezüglich al-Hajj, das heißt labbaika Allahumma Umrah oder labbaika Allahumma Hajj. Und wenn man das gesagt hat, danach sagt man labbaik Allahumma labbaik, dies labbaik la sharika laka labbaik. Das heißt at-talbiyah. Normalerweise at-tahlil bedeutet, dass man la ilaha illallah sagt. Aber in Hajj bedeutet at-talbiyah, labbaik Allahumma. Und der Prophet wurde gefragt, welcher Hajj ist am besten? Der hat gesagt al-ajju wa-thajj. Al-ajju, das bedeutet, dass man laut sagt labbaik Allahumma labbaik, wa-thajj, das bedeutet, dass man am Ende von Hajj, dass man schlachtet für Allah subhanahu wa ta'ala ein Kamel oder ein Schaf und so weiter, was am Ende von Al-Hajj gemacht wird. Deshalb die Gefährten von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam haben so laut Labbaik Allahumma Labbaik gesagt, bis sie nicht am Ende von Hajj nicht mehr sprechen könnten. Subhanallah. Heisere Stimme haben sie bekommen. Nicht mehr sagen können. Aber eigentlich At-Talbiya macht man, bis man Al-Haram erreicht hat. Ja? Nicht mehr. Wenn man Tawaf macht, macht man kein Talbiya. Aber subhanallah, was sagen, machen die Leute? يا أخوة إذا وصل الحرم ما في تلبية، خلاص يقطع التلبية. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وصل الحرم قطع التلبية خلاص. أما اليوم تلاقيهم حتى في الطواف يلبوا، مع أنه هذا غير صحيح، نسأل الله السلامة. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي وحسنه، وفي صحيح الترمذي. وكذلك رواه ابن عباس اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لبس ثيابه فلما أتى ذل ركعتين ثم قعد على بعيره لما استوى به على البيداء أحرم بالحج. ولكن فيه ضعف، ولكن الإنسان إذا أراد أن يعني أن يحرم من السنة أن يغتسل، وكذلك من السنة أن يغتسل لدخول مكة. إذا أراد يدخل مكة يغتسل، وإذا أراد بارك الله فيكم أنه يحرم يغتسل، من السنة يعني ليس واجبا، أفضل إذا أراد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. وكذلك يستحب التطيب، يستحب التطيب قبل الإحرام. قالت عائشة كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما يقدر عليه قبل أن يحرم ثم يحرم، وكانت تطيبه لإحرامه ولحله. طلوع عطر قبل الإحرام لما يحرم، وبعد الإحرام لما يتحلل من الإحرام فتطيبه رضوان الله عليه. زيد بن ثابت رضوان الله عليه اتسيل كدست قفيت محمد صلى الله عليه وسلم als er die Absicht für Umra oder Hajj gemacht hat, er hat sich umgezogen und er hat sich auch gewaschen. Tajarrada, das bedeutet, er hat seine Klamotten, er hat seine Bekleidung ausgezogen, damit er die beiden Tücher so nimmt, und er hat auch Russen gemacht. Er hat zu sich Ganzkörperwaschung genommen. Die Ganzkörperwaschung bezüglich Hajj oder Umrah ist es eine empfehlenswerte Sache, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das gemacht hat. Und wir wissen vom Propheten sallallahu alaihi wasallam bezüglich Hajj und Umrah, die sind, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: "Khudhu anni manasikakum", nehmt von mir die Rituale, was ihr macht. Also wir sollten das von ihm lernen, und er hat das getan. Deshalb ist es auch von der Sunna, wenn man Hajj oder Umrah oder Ihram macht, davor ist von der Sunna, das ist gut, dass man sich wäscht, Ganzkörperwaschung macht, und dass man auch, wenn man Mekka betreten will, dass man auch für Betreten von Mekka Ghusl macht, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das gemacht hat. Dazu gehört auch, dass man Parfüm nimmt, weil Aisha radhiyallahu anha gesagt hat: "Ich habe den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam parfümiert vor seinem Ihram", und die hat auch in einer anderen Überlieferung gesagt: "Von dem besten Parfüm habe ich für ihn genommen". Und es gibt auch noch eine Version: Aisha hat gesagt: "Ich habe den Propheten sallallahu alaihi wasallam parfümiert für sein Ihram, und als er Ihramzustand beendet hat, habe ich ihn nochmal parfümiert." Deshalb Parfüm vor Ihram ist okay, aber nach Ihram nicht. Man darf nicht Parfüm nehmen, wenn man Ihram hat. Aufpassen. Weil manche Leute, wenn sie in Hajj sind oder wenn sie in Mekka sind und die sind noch in Ihram-Zustand, die wollen Parfüme kaufen, dann nehmen sie und die tun Parfüm. Das sollte man eigentlich. Oder manche sagen: "Oh, wir schwitzen, das ist warm, deshalb einer nimmt", wie heißt das hier? Ja? Ja. Diese, wie heißt das? Das hat einen. Ja. Oder andere, die sagen: "Oh, schwitzen ist nicht gut" und so weiter, deshalb nehmen sie die Armen. Das gilt für Frauen und Männer. Die dürfen kein Parfüm nehmen, wenn sie Ihram-Zustand haben. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم من الثياب، فقال: "لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس". متفق عليه واللفظ لمسلم. طبعا هذا من أهم الأحاديث هنا، هذا بارك الله فيكم من أهم الأحاديث في هذه المسألة. لأنه فيه الآن الشرح حول مسألة الإحرام، فيه الشرح حول مسألة الإحرام. شوف بارك الله فيكم، قلنا لما يدخل الإحرام ينوي الحج أو العمرة يختلف الأمور. هنا بالنسبة للثياب، ماذا يلبس المحرم؟ هنا نتكلم عن الرجل، الرجال، تبع الكلام هنا عن الرجال. قال: "لا يلبس القميص قميص، هذا هو القميص، هذا يسمى القميص. ولا العمائم، كل شيء يغطي الرأس، يعم الرأس بالتغطية يسمى عمامة أو عمامة، فلا يجوز له أن يلبس. ولا السراويلات، السروال، ولا البرانس، البرنس هو الشيء الذي يكون له شيء يغطي. ولا الخفاف، الخف اللي هو الذي يغطي الرجلين من الجلد، مثل الجوارب، مثل الجورب. إلا ما وجد نعلين، إنسان يلبس نعلين فما وجد نعلين فليقطع الخف ويجعله أسفل من الكعبين، يعني يلبس شيء أسفل من الكعبين، ما يغطي الكعبين، يعني ما يلبس مثلا هذا الحذاء الذي يكون إلى نصف الساق أو إلى فوق، هذا لا ما يلبسه، لأنه صار مثل الخف، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الخفين، فليقطعهما أسفل من الكعبين. ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران، الزعفران الورث هي شيء توضع للثياب فتعطيها رائحة، تعطيها رائحة وتعطيها لون، تعطيها رائحة ولون، فلا يلبسها، يعني ما يلبس ثوب، ما يلبس رداء وإزار فيه رائحة، ما يلبس، إنما يغسله. وكذلك بارك الله فيكم، كذلك هناك أمور ما يجوز له أن يلبسها في، يعني مثل بالنسبة لنا مثل الثياب الداخلية، هذا ما يجوز يلبسها، إنما يلبس فقط رداء وإزار. طيب إذا ما وجد، إذا ما وجد، فإذا كان عنده ثياب يقطعها بحيث يجعلها إزار، إذا ما وجد النعلين ما استطاع يقطع الخفين فليلبسها، لأنه خلص. يعني مثلا أعطيكم مثال، إنسان راح فوصل إلى هناك وما عنده إحرام، ماذا يفعل؟ يحرم ولو بلباسه، ولو بلباسه، لأنه غير مستطيع، في فرق بين المستطيع وغير المستطيع، ولكن ما يفعل ذلك ابتداء. وأما طبعا مثل الجب والعباية والدرع وهذه الأمور كلها ما يلبسها، خلاص ما يلبس إلا هذا الوقت بس. كذلك بارك الله فيكم، بالنسبة للمرأة، فالمرأة لا تنتقب، لا تنتقب ولا تضع البرقع ولا تغطي يديها بقفازين. إذن إحرام المرأة أنها ما تلبس البرقع ولا غطاء الوجه النقاب ولا تلبس القفازين. طيب هذا في حال الإحرام، ولكن ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت أن كنا إذا مر الركبان اقتربوا منا سدلنا، وإذا ذهبوا كشفنا. طيب كيف الآن؟ قال أهل العلم أنها لا تشد النقاب شدا عليها، وإنما تتركه راخي. والصحيح أنه بارك الله فيكم إحرامها في كشف وجهها وكشف يديها، وأما بالنسبة للطيب وهذه الأمور فهذا بالنسبة للمرأة واحد والرجل واحد. أما الانغماس في الماء، ستر الرأس باليد، وضع المخدة عند النوم، مظلة، يكون إنسان عنده مظلة، يلبس الساعة، يلبس النظارات، هذا كله من الجائز، والله تعالى على أعلم. ومسألة مهمة هي هنا بارك الله فيكم، إذا كان الثوب فيه عطر أو وقع عليه شيء من العطر فيغسله، يغسله بحيث تذهب الرائحة من الله. اختلف أهل العلم في علة ذلك، قالوا منهم قال الزينة ومنهم قال الرائحة، على كل المعصفر والمورس من الثوب محرم في الإحرام بالنسبة للرجال. هذه من الأمور المهمة التي يجب علينا أن نتعلمها. ابن عمر رضوان الله عليه تسيلت دست القفيت محمد صلى الله عليه وسلم قفقاكت فوغد الفوغد قفقاكت بتسيلي فاس دي محرم تسويت يعني كده ان احرام سوشتاند eingetreten ist, was von Bekleidung tragen darf. Wir reden hier speziell über Männer, jetzt über Männer. Der Prophet sagte, er darf kein Gewand anhaben. Er darf kein Kopfbedeckungen Imam haben. Er darf keine Hosen tragen. Er darf keine Baranes, al-Burnus, das ist sozusagen wie ein Gewand, aber man umhüllt seinen Körper damit. Er darf das auch nicht. Und er darf auch kein Ledersocken tragen. Das heißt Huff. Wenn man aber keine Schuhe oder keine Sandalen findet, dann sollte man diese Lederschuhe schneiden unterhalb die Knöchel tun. Das heißt, du schneidest das von oben, dass das unterhalb Knöchel wird. Und er darf kein, derjenige, der den Ihram zustand hat, er darf kein Bekleidung tragen, die von Zafaran, Zafaran ist Zafaran, ich kenne kein anderes Wort dafür, von Zafaran berührt sind oder Wars. Al-Wars und Zafaran, die sind Farben und auch geruchgebend. Das darf man nicht. Während Ihram-Zustand. Das ist, was ich euch erklärt habe. Normalerweise, du darfst Gewand tragen, du darfst Kopfbedeckung tragen, du darfst Ledersocken tragen. Das ist kein Problem. Aber in Ihram-Zustand darfst du nicht mehr. Im Ihram-Zustand, der Mann nimmt ein Tuch vor und ein Tuch vor unten. Unterhosen, Unterhemd darf man nicht mehr tragen. Socken darf man nicht mehr tragen. Kopfbedeckungen darf man überhaupt nicht tragen. Du bleibst nur mit diesen Tüchern. Sollte man diese Tücher weiß haben? Nicht unbedingt. Du kannst auch andere Farben haben, kein Problem. Aber besser ist weiß. Weil der Prophet Muhammad gesagt hat, die beste Farbe für euch ist weiß. Man darf auch in diesem Zusammenhang kein Parfüm zu sich nehmen, während Ihram-Zustand. Das ist bezüglich Mann. Das ist bezüglich dem Mann, des Mannes. Man darf natürlich Schirm haben, kein Problem. Man darf Uhr oder man darf auch diese Taschen tragen, was man an Körper bindet. Das darf man, kein Problem, wenn man seine Sachen drin tut. Man darf Brille tragen. Das ist alles kein Problem. Aber alles andere nicht. Während Ihram. Das ist bezüglich Männer. Bezüglich Frauen. Die Frau trägt ihre ganz normale Bekleidung, außer sie darf ihr Gesicht nicht bedecken und sie darf ihre Hände nicht bedecken. Keine Handschuhe und keine Gesichtbedeckung. Das Problem ist, erstmal als Beweis, der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, Ihram von einer Frau ist, dass sie keine Gesichtsbedeckung trägt, kein Niqab, und dass sie auch keine Handschuhe trägt. Das wissen wir jetzt. Aber wie können wir das sozusagen kombinieren mit der Überlieferung von Aisha radhiyallahu anha? Sie sagte, als die Reiter an uns vorbeikamen, dann haben wir unsere Gesichter bedeckt. Und als sie vorbei waren, dann haben wir unsere Gesichter wieder frei gemacht. Wie können wir das verstehen? Ja, die Gelehrten sagen, sie darf nicht Niqab sozusagen ziehen an ihr Gesicht. Sie sollte das nur fallen lassen. Fallen lassen auf ihr Gesicht. wenn keine Männer dabei sind, dann zeigt sie ihr Gesicht. Sind Männer dabei, dann kann sie bedecken. Die Frauen sollten aufpassen, beim Gebet sollte die Frau ihr Gesicht nicht bedecken. Ne? Und bei Ihram auch sollte nicht. Eigentlich richtig ist, dass die Frau überhaupt keinen Niqab trägt und überhaupt keine Handschuhe trägt während Ihram. Das ist bezüglich Frauen. Und sowieso die Frau, sie benutzt kein Parfüm außerhalb zu Hause. Ob das jetzt im Ihram-Zustand ist oder in einem anderen Zustand ist. Allah Ta'ala. Das ist eine wichtige Sache. Ja? Es gibt hier etwas, was wichtig ist. Und zwar, der hat das nicht erwähnt. Das ist Lips al-Makhit. Al-Makhit, normalerweise, al-Makhit, ja, auch Lips al-Makhit. هو الشيء الذي يحيط بالعضو فيعني يعطي تعاليم العضو مثل القميص والسروال والى غير ذلك المخيط كان الشيء المخيط تلاقي المسكين لما يذهب يشتري نعل او يشتري حذاء يقول له اريد حذاء بلا خيوط وهو الأصل المخيط هو المحيط يعني اللي يكسم الجسم فانتبهوا لهذا بارك الله فيك فالمنهي عنه هو لبس المخيط مثل القميص والعمامة وكذا وليس المخيط بارك الله فيكم es gibt eine Sache die wichtig ist und zwar viele Leute machen Fehler ja der Prophet Muhammad SAW hat verboten während Ihram المخيط zu anzuhaben Al-Makhit, wenn du das so verstehst im Arabischen, dann denkt man, was genäht ist. Aber hier wird nicht, was genäht ist gemeint, sondern das wird damit gemeint, die Bekleidung oder etwas, was dein Körperform weitergibt, das wird zeigt. Wie zum Beispiel jetzt, wenn du Hose anhast, dann sieht man die Hose, da sieht man deine Beine. Also da kann man das von der Hose von Form sehen. Das darf man nicht, wenn man im Ihram-Zustand ist. Wie Hosen, Socken, Kopfbedeckungen und sowas für die Männer jetzt. Das wird damit nicht gemeint, was mit Naht ist. Obwohl das Wort, jetzt wenn man ein Wörterbuch liest, da sagt man Al-Makhit, das ist was genäht ist oder was mit Naht ist. Deshalb gibt es arme Leute, die das nicht verstanden haben. Wenn Sie nach Schuhen suchen, wegen Hajj, der sagt dem Verkäufer, bitte gib mir Schuhe, die keine Nähte haben. Ich denke, dass die Sache so ist. Nein, das hat mit Nähte nichts zu tun. Das hat eher mit Form des Körpers. Deshalb aufpassen, barakallahu fiik. Wa an Aisha, radiyallahu anha, qalat, kuntu utayyibu رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت شلون لحله قبل أن يطوف بالبيت ألم نقول أنه الطواف أولا طب ما المقصود هنا أي طواف المقصود هنا؟ طواف الإفاضة. الطواف يعني طواف الحج وليس طواف العمرة. طواف الحج وليس طواف العمرة. فذلك عائشة رضوان الله عليها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل إحرامه سواء للحج أو العمرة. فإذا كان في الحج كانت تطيبه قبل الطواف أي في اليوم العاشر من ذي الحجة. بعد يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد رمى وذبح وحلق فيكون قد يعني صار حلال صلى الله عليه وسلم ويكون صار في الحل فقبل الطواف كانت تفعل قبل الطواف الإفاضة انتبه لي هذا بارك الله فيك يعني بعد الإحلال الكامل عفوا قبل الإحلال الكامل أما الثوب كما ذكرنا الذي يكون قد مسه الطين فيجب عليه أن يغسله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاغسله 3 مرات. أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعمرة في جبة وتضمخ بالطيب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات. فيغسله يعني 3 مرات من باب ليس من باب التحديد، وإنما يغسله بحيث يذهب الطيب منه ورائحة الطيب منه. تعرف الطيب قبل كانت تبقى الرائحة فيه طويلة، ليس كما الآن في الثوب. عائشة رضوان الله عليها، عائشة رضوان الله عليها زاكت ايش هب دين بروفيت صلى الله عليه وسلم بافميت قال سي ان احرام تسوشتان eingegangen ist. Und ich habe auch ihn parfümiert, als er Al-Ihram-Zustand beendet hat, bevor er um das Haus oder Tawaf gemacht hat, also die Runden um Al-Kaaba. Hier, welcher Tawaf wird gemeint? Welcher Tawaf wird gemeint? Wir haben gesagt, Tawaf ist am Anfang, aber hier welcher? In Pilgerreise, gibt es noch ein Tawaf, das heißt Rückkehr-Tawaf oder Überfülle-Tawaf. Und das heißt Tawaf al-Ifada. Wenn die Leute Rückkehr haben, oder das ist sozusagen nochmal Tawaf. Das meinte sie. Das wird in Pilgerreise. Das heißt, man kann vor Al-Ihram Parfüm nehmen. Jetzt für die Männer. Aber nachdem man Al-Ihram-Zustand angefangen hat, nicht mehr nach Ihram-Zustand darf man kein Parfüm nehmen. Ein Mann kam zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und hat Parfüm gehabt nach Ihram-Zustand. Der Prophet hat ihm befohlen, seine Tücher zu waschen. Der hat ihm gesagt, wasch das 3-mal, damit der Geruch weg ist. Deshalb soll man aufpassen in diesem Zusammenhang. وعن عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. لا ينكح لنفسه ولا ينكح يعني لا يعطى، ولا يعقد لغيره، ولا يخطب له ولا لغيره. فالحديث دليل على تحريم العقد على المحرم لنفسه ولغيره، وتحريم الخطبة كذلك. وأما القول بأنه تزوج ميمونة في الإحرام فهذا باطل. وقال أبو رافع أنه تزوجها وهو حلال، وهو الأرجح كما عند الترمذي. فذلك بارك الله فيكم، الإنسان المحرم ما يتزوج ولا يعقد لنفسه ولا لغيره، ولا يخطب كذلك. ما يروح مثلا يقول للمرأة والله تتزوجيني وهو في الحج أو في الإحرام، هذا ما يجوز يا أخي. إنما في الحل، في الحل نعم. يعني مثلا إنسان راح لمكة فاعتمر وبعد العمرة رأى امرأة فأراد أن يتزوجها، فهذا يجوز، فهذا يجوز قبل الحج. أما دخل الحج ما يجوز إلى أن ينتهي الحج، بعد الحج لا بأس. فننتبه لهذا بارك الله. عثمان رضوان الله عليه hat überliefert, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, derjenige, der in Ihram-Zustand ist, darf nicht heiraten. Man darf ihm auch keine Frau zum Heiraten geben oder umgekehrt kein Mann zu heiraten. Und er darf auch kein Heiratsangebot machen oder verlobt sein. Das heißt, er darf keine Verlobungen verlangen. Und er darf keine, er darf keinen Antrag, keinen Heiratsantrag machen. Während Ihram-Zustand, also wegen, während Umrah, Besuch von Mekka oder Pilgerreise, man darf das nicht. Solange man in Ihram-Zustand ist. Aber wenn man Ihram-Zustand nicht mehr hat, dann kein Problem. Und die Überlieferung, dass der Prophet Muhammad s.a.w. Maimuna hätte geheiratet, als er in Ihram-Zustand war, ist zurückzuweisen. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat es nicht gemacht, während er in Ihram-Zustand war. Er war in Hill-Zustand. Und ich weiß, dass diese Wörter, die ich jetzt erzähle, die sind auf Arabisch und die sind sozusagen schwer für die Brüder und Schwestern, die mit diesem Thema sich nicht beschäftigt haben. Aber Al-Ihram-Zustand habe ich erklärt, Al-Hil-Zustand habe ich erklärt, was bedeutet, alles habe ich schon erklärt. Das wird da, deshalb sollte man schon das vorgelernt hat, damit man das versteht, was hier gesagt wird. Wenn jemand Umrah in Mekka macht und da will man später Hajj machen, der macht Hajj Tamattu, das wird erstmal Umrah, dann macht man Hill-Zustand, dann nochmal in dieser Hull-Zustand zwischen Umrah und Hajj darf man heiraten. Es ist kein Problem. Man darf heiraten zwischen den beiden Zeiten. Ja, das ist nicht jetzt unbedingt, dass man nicht heiraten darf. Aber während der Ihram-Zustand darf man nicht. Auch man darf nicht zum Beispiel, das passiert manchmal. Einmal ist es mit diesem Tücher und der macht Tawaf und der sieht eine Frau, der redet mit ihr, ob sie zu heiraten ist oder so. Man darf sowas nicht machen. Ich war mit meinem Onkel einmal, wir haben den Mufti von einem Land besucht. Ich war mit meinem Onkel, ich war noch jung. Wir waren bei ihm, der hat gesagt, ich bin von Hajj zurückgekommen, ich habe eine Frau geheiratet. Mein Onkel hat ihm gesagt, wie hast du das gemacht? Der hat gesagt, während Tawaf habe ich eine Frau gesehen. Sie hat mir gefallen. Ich habe ihr gesagt, willst du mich heiraten? Da hat sie gesagt, ja. Dann sind wir zu ihrem Vater gegangen. Und ich habe geheiratet und ich habe sie mitgebracht. So einfach. Ich meine, okay, der hat sie geheiratet später, nach Hajj. Aber während Ihram darf man nicht. Sagt man, warum darf man nicht? Ja, weil das so ein Ritual ist. Das ist das gleiche, während Gebet darfst du nicht essen und trinken. Warum? Weil du dich erstmal beschäftigst mit deinem Gebet. Nicht mit Essen und Trinken. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه كانوا محرمين هل منكم أحد أمره أو أشار إلى شيء قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمه هل منكم أحد أمره عفوا أو أشار إلى شيء قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمه متفق عليه بارك الله فيكم أبو قتادة الأنصاري كان ذلك في عام الحديبية أبو قتادة صاد حمار وحشي وما كان محرم تفضل وما كان محرم فأبو قتادة ما كان محرم فصاد حمار وحشي وأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أكل منه ما أكل وما قبل الهدية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قبلناها إلا لأننا حرم. وطبعا سيأتي هذا الحديث في حديث الصعب ابن جثامة كذلك. ولكن عفوا، هذا حديث صعب ابن جثامة، نحن تكلمنا عن حديث شو اسمه، حديث أبو قتادة الأنصار. فرق بين أن الإنسان فرق بين أن الإنسان يصيد وهو محرم، لأن الصيد في حال الإحرام لا يجوز، وفرق بين أنه يأكل من صيد غيره الغير محرم. ذلك بارك الله فيكم، دل الحديث على جواز أكل المحرم لصيد البر إذا اصطاده غير محرم ولم تكن منه إعانة على قتله بشيء، وهو رأي الجمهور. وقيل لا يحل أكله، ويروى هذا عن علي وابن عباس وابن عمر لقوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. بناء أريد أن الصيد هو المصيد. فذلك صيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم. ولكن هذا ضعيف، هذا ضعيف. والحديث فيه زيادة، وهي: هل معكم من لحمه شيء؟ هل معكم منه شيء؟ قالوا: معنا رجله. فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلها. إذن يفهم من هذا الحديث، يفهم من هذا الحديث أن الإنسان إذا كان محرم وكان غيره غير محرم واصطاد شيء له من غير أن المحرم يقول له افعل أو كذا، يجوز أكله. أما إذا كان هو المحرم مثلا قال له صيد لنا هذا وجيب لي نأكله، فلا يجوز، لأنه حرم عليكم صيد البر والبحر. سأدي بعد الحديث الصعب ابن جثامة الذي يرضوه الله. بارك الله فيكم، أبو قتادة الأنصاري دزوار الحديبية إرهات أين سبرة يعني سبرة إيزلا سبرة إرهات أين سبرة جياكت und er war nicht in Ihramzustand. Dann kam er zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und er hat ihm was geben wollten, was geben wollten von dem, was er gejagt hat. Der Prophet sprach zu seinen Gefährten: Hat jemand von euch ihm damit befohlen, dass er jagt? Oder er hat ihm ein Anzeichen gegeben, dass er das macht? Die haben gesagt: Nein. Er hat gesagt: Dann esst, was übrig von dem Fleisch von Zebra geblieben ist. Das ist bei Al-Bukhari. Das war in Hudaybiyah im Jahre 6 nach der Auswanderung von unserem Propheten Muhammad. Und die Leute waren alle in Ihramzustand. Abu Qatada hat kein Ihram gemacht, weil der Prophet Muhammad ihn geschickt hat, als sozusagen als einer, der schaut, was die Mekkaner vorbereitet haben. Deshalb hat er kein Ihram gemacht. Auf dem Weg hat er ein Zebra gefunden, er hat ihn gejagt. Dann hat er den Propheten geholt. Es gab etwas davon geblieben, und das war ein Bein, das wird ein Bein von diesem Zebra. Der Prophet hat das genommen und gegessen. Deshalb sagen die Gelehrten, die haben zwei Ansichten hier. Einige sagen, wenn jemand nicht in Ihramzustand ist und er jagt etwas wie die anderen, wer in Ihramzustand ist, ist kein Problem, dass er davon isst. Die anderen sagen, nein, der ist davon überhaupt nicht, wenn auch eine andere Person gejagt hat. Aber das Hadith ist total für die Leute, die das sagen. Das heißt, wenn jemand gejagt hat und er hat dir Fleisch gegeben, während du in Ihramzustand bist, du kannst essen. Aber Ali und Ibn Abbas und Umar, es wurde behauptet, dass die drei eine andere Meinung haben. Wallahu ta'ala ala. Und an Sa'd ibn Jathama al-Laythi, annahu ahda lil-Nabi sallallahu alayhi wa sallam himara. وهو طبعا حمارا وحشيا، وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه وقال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. متفق عليه. رده عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم، دل على أنه لا يحل لحم الصيد للمحرم مطلقا، لأنه علل صلى الله عليه وسلم رده بكونه محرما ولم يستفصل هل صاده لأجله أو لا، فدل على التحريم مطلقا. وأجاب من جوز بأنه محمول على أنه صيد لأجله صلى الله عليه وسلم، فيكون جمعا بينه وبين حديث أبي قتادة الماضي، والجمع بين الأحاديث إذا أمكن أو لا من إطراح بعضها. وقد دل لهذا بأن في حديث أبي قتادة الماضي عند أحمد بن ماجه بإسناد جيد إنما صدته لك، إنما صدته لك، وأنه أمر أصحابه أن يأكلوا ولم يأكل حين قال أبو قتادة، يعني حين أخبرته أنه استطته له، يعني استطته لك، علم بأنه له قد صاد. وفي الحديث دليل على أنه ينبغي قبول الهدية وإبانة المانع من قبولها إذا ردها، إذا واحد هداك تأخذ، وإذا ما أرد تبين لماذا لا تريد. وقال الشافعي الصعب أهدى النبي حمارا ميت حيا، فليس للمحرم ذبح حمار وحشي، وإن كان أهدى لحم حمار فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كان قد فهم أنه صاده لأجله. وأما رواية أن صلى الله عليه وسلم أكل منه التي أخرجها البيهقي فقد ضعفها ابن القيم، ثم إنه استقوى من الروايات رواية لحم حمار، قال لأنها لا تنافي رواية من روى حمارا، لأنه قد يسمى الجزء باسم الكل وهو شائع في اللغة. إذا بارك الله فيكم، إذا صاد له للمحرم من أجله ما يقبل، أو أعطاه حي صيد حي ما يقبل، أما إذا أعطاه صيد ليس لأجله فيأكل منه، والله تعالى أعلى وأعلم. وهذا الجمع أفضل الشيء، يعني أفضل شيء. الصعب الجثام الليثي بارك الله فيكم حد قفيت محمد صلى الله عليه وسلم عن سبرة جشينكت und er war in Abwa Awaddan, das ist so ein Vorort. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat das zurückgegeben. Er hat dieses Geschenk nicht angenommen. Und er sagte, ich habe das nicht angenommen, weil ich in Ihram-Zustand bin. Weil ich in Ihram-Zustand bin, kann ich von dir nicht annehmen. Ja, aber in anderem Hadith, gerade Abu Qatada, der hat den Prophet davon gegessen. Aber hier, wieso nicht? Man erzählt, barakallahu fikum, es gibt eine Überlieferung bei Ibn Majah, dass Abu Qatada dem Propheten sagte, O Prophet, ich hab ein Zebra gejagt für dich. Deshalb hat der Prophet davon nicht gegessen. Und hier auch Hadith al-Sa'ab al-Jathama, das wird diese Überlieferung. Das heißt, man kann so verstehen, al-Sa'ab kam zum Propheten, er hat ihm gesagt, ich hab diese Zebra nur für dich gejagt, und gebe dir als Geschenk. Der Prophet hat das nicht angenommen. Warum? Weil er in Ihram-Zustand ist. Und deshalb gibt es in dieser Überlieferung sozusagen eine Bemerkung, die wichtig für uns ist. Wenn jemand dir ein Geschenk gibt und du sagst ihm, nein, ich nehme nicht an, dann sollst du erklären, warum. Das heißt in unserer Religion, wenn jemand dir ein Geschenk gibt, nimmst du. Aber wenn du nicht nehmen willst, dann sagst du, warum du nimmst. Zum Beispiel, du gibst mir etwas als Geschenk. Ich sage dir, schau mal, Achi, barakallahu fik. Angenommen, du gibst mir eine rote Jacke. Als ich sehe. Ich sage dir, Achi, barakallahu fik, rote Jacke ziehe ich nicht an. Ich ziehe keine, und ich mag das nicht. Deshalb nimm das zurück. Ich habe sozusagen eine Begründung gegeben für Ablehnen des Geschenkes. Weil in Islam, wenn du Geschenk bekommst, dann nimmst du. kommer zu dir, ich gebe dir 1000 Euro Geschenk. Nimm. Du brauchst keine 1000 Euro. Du kannst damit spenden, was du willst. Aber wenn du sagst, nein, ich nehme nicht, warum nimmst du nicht? Da sollst du sozusagen belegen, warum du nicht annimmst. Hier in diesen beiden Hadithen, der Prophet war in Ihram-Zustand, die Sahaba haben ihm etwas gegeben, die haben gesagt, das war für dich gejagt. Der Prophet hat das nicht angenommen. Warum? Weil er in Ihram-Zustand ist und in Ihram-Zustand darf man nicht auf Jagd. Nicht mehr. Ja? Sondern Landjagd. Mehr kein Problem. Aber Landjagd. Deshalb aufpassen, Barakallahu fikum, Jazakallahu. Aufpassen in diesem Zusammenhang. Und das ist, Barakallahu fikum, das letzte Hadith für heute. Inshallah, wir werden jetzt beten. Wir stoppen hier, Inshallah, bei Hadith 6. bei Hadith 677. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir von euch annehmen. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في عند ربنا في سلام منك اي كومنيت zurück ان شاء الله طيب روح عدني الله